Matthew chapter 6, let's continue from last week. Matthäus Kapitel 6, fahren wir da fort, wo wir letzte Woche aufgehört haben. We can start with verse 1 again. Wir können wieder beim ersten Vers anfangen. Be careful not to do your acts of righteousness before men to be seen by them. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in dem Himmel ist. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen. As the hypocrites do in the synagogues. Wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen. And on the streets. To be honored by men. Damit sie von den Menschen geehrt werden. I tell you the truth, they have received their reward in full. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke nicht wissen, was deine rechte tut. So that your giving may be in secret. Damit dein Almosen im Verborgenen sei. When your Father who sees what is done in secret will reward you. Dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Verse 5. And when you pray, do not be like the hypocrites. Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. For they love to pray standing in the synagogues. Denn sie lieben es, in den Synagogen zu beten und an den Ecken zu stehen. Und ich glaube, da werden jetzt einige ein bisschen wütend werden. For they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. Und sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie vor den Menschen gesehen werden. I tell you the truth, they have received their reward in full. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Now these next verses are some of my favorite verses in the Bible. Und die nächsten Verse sind einige meiner Lieblingsverse in der ganzen Bibel. And probably I have exercised these next two verses maybe more than any verses I know. Und vielleicht habe ich die nächsten Verse mehr praktiziert als alle anderen Verse, die ich kenne. And they've been a very great comfort to me. Und die sind mir immer ein großer Trost gewesen. And when you pray, do not keep on babbling like pagans. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. For they think they will be heard because of their many words. Denn sie meinen, dass sie wegen ihres vielen Redens willen gehört werden. Wait a minute, I missed something here. Verse 6. But when you pray, go into your room, close the door. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und schließe die Tür. And pray to your Father who is unseen. Und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dich belohnen. That's so comforting. You just look at the verse. Das ist so tröstlich. Du schaust dir den Vers an. You go into your room. Du gehst in deine Kammer. You take the doorknob, you close it. Du nimmst den Schlüssel und du drehst ihn herum. And you think, wow, I'm in my room. Du denkst dir, ich bin in meinem Zimmer. I've closed the door. Ich habe die Tür zugemacht. Just like he said. Genauso wie es hier heißt. I am in secret. Ich bin im Verborgenen. And this awesome reality that your Father will hear you. Und diese wunderbare Realität, dass dich dein Vater hören wird, just overshadows. Die überschattet das Ganze. I can't imagine living my Christian life without having that secret place. Ich kann es mir nicht vorstellen, mein christliches Leben zu führen, ohne diesen verborgenen Ort zu haben. It can be anywhere. Das kann überall sein. It can be a bathroom. Das kann auf dem Klo sein. It can be a closet. Oder in einem kleinen Kämmerchen im Büro. It can be a car. Oder im Auto. I remember kneeling in the snow in Slovakia. Und ich habe in der Slowakei sogar im Schnee gebetet, bevor ich sprechen musste. And I went out under the pine trees. Und ich bin da spazieren gegangen unter den Fichten. And it was such an awesomeness of I'm alone with God. Und da war dieses wunderbare Gefühl, ich bin allein mit Gott. In secret. Im Verborgenen. And he hears me. Und er hört mich. And he will reward me. Und er wird mich belohnen. And boy, it gives you such power in your life. Das gibt dir so eine Kraft in deinem Leben. On Saturday, I went to someone had suggested that I go see a faith healer for my lungs. Und am Samstag bin ich zu einem Glaubensheiler gegangen. Jemand hat das vorgeschlagen, dass ich dorthin gehe wegen meiner Lungenkrankheit. Okay, let's go. Und ich habe mir gedacht, ich gehe dahin. He's a believer. Er ist ein Gläubiger. His wife was healed. Seine Frau wurde geheilt. He has a ministry of healing. Und er hat einen Heilungsdienst. So we drove out about an hour away. Und wir sind dahin gefahren, das war circa eine Stunde zu fahren. We came to this like Stadthalle of some kind, you know. Und wir kamen dazu, so eine Art Stadthalle. And we came in the entrance and there were some people there with, you know, sandwiches and refreshments. Und wir sind hineingegangen bei der Tür und da gab es Leute mit Erfrischungen und Brötchen. I said, did the program already start? Und ich habe gesagt, hat das Programm schon they angefangen? Said, oh yeah, it's like halfway through. Und sie haben gesagt, ist schon halb vorbei. But you can wait until it's half, you know, until the half point, and then you can go in. Aber sie können warten, bis die Hälfte eben vorbei ist, und dann können sie reingehen. I said, did they pray yet? Und ich habe gesagt, haben sie schon gebetet? She said, pray. Und sie hat gesagt, beten. Aren't you here for the cabaret? Sind sie nicht wegen des Kabaretts gekommen? No. Und ich habe gesagt, for the prayer nein. Time. Ich bin hier wegen der Gebetszeit. Like, oh, that's downstairs. You can just go right in. Und sie hat gesagt, das ist da unten, da können Sie einfach so reinmarschieren. Thank you very much. Und ich habe gesagt, danke schön. They looked at us like, okay. Und sie hat mich angeschaut. So we came there, we sat in the back. Und wir sind da hineingegangen, haben uns hinten hingesetzt. About 40 people. Da waren so 40 Leute. 8 people got saved. 8 Leute wurden errettet. Went up for prayer. Und gingen nach vorne fürs Gebet. And we were just sitting in the back praying. Und wir sind hinten gesessen und haben gebetet. Just in secret. Im Verborgenen. And just waiting for them to call people who were sick up to the front. Und wir haben darauf gewartet, dass die Kranke nach vorne bitten. So then they asked the people who were saved to leave the seats and anyone who wanted to come for prayer to come up. Und dann haben sie die Leute, die gerettet worden waren, gebeten, also diese Plätze frei zu machen. Und jeder andere, der Gebet wollte, konnte nach vorne gehen. So we went up. Und wir sind nach vorne gegangen. And I was praying as I was sitting there. Und ich habe gebetet, wie ich dort gesessen bin. In the secrecy of my heart. In meinem verborgenen Herzen. God, I am here as a leper. Gott, ich bin hier als Aussätziger. I am not here as a pastor. Ich bin nicht hier als Pastor. This was wonderful church. Auf dieser überaus wunderbaren Gemeinde. I'm just a leper. Ich bin einfach nur ein Aussätziger. To the man of God, und ich bin gekommen zum Mann Gottes, to pray for me. Dass er für mich betet. So, as I sat there, und als ich dort saß, Mary was sitting next to me, und Mary ist neben mir gesessen. She wanted prayer for her shoulders and for her thyroid. Und sie wollte, dass für ihre Schultern und ihre Schilddrüse gebetet werden. I just sat there in the presence of God and just started to weep. Und ich bin einfach dort gesessen in der Gegenwart Gottes und ich habe zu weinen begonnen. I kind of thought of my little dog a little bit. Und ich habe ein bisschen an meinen kleinen Hund gedacht. I thought, God, if you love me half as much as I love that dog. Gott, wenn du mich nur halb so lieb hast, wie ich meinen Hund lieb hab. Then I'm a lucky man. Dann bin ich ein glücklicher Mensch. But I know you love me much more than I love that dog. Aber ich weiß, du liebst mich noch viel mehr, als ich meinen Hund liebe. So I don't know. I'm not understanding something here. Und irgendwas verstehe ich da nicht. But I was praying and I said, God. Und ich habe gebetet und ich habe gesagt, Gott. I am here. I am a nobody. I'm just here for prayer. Ich bin hier. Ich bin ein Niemand. Ich bin hier des Gebetes wegen. If there's a river that I can go into and dip in 7 times, then I'll go. Und wenn es da irgendwo einen Fluss gibt, zu dem ich gehen kann und 7-mal untertauchen, dann mache ich das. So this attendant came up to me and he said, are you saved? Und dann kam so ein Ordner zu mir und sagte, hat gefragt, sind Sie gerettet? I said, yeah, I'm saved. Und ich habe gesagt, ja, ich bin errettet. How long? Und er hat gefragt, wie lange? 30 years. Ich habe gesagt, 30 Jahre. Oh, okay. Da war ein bisschen erstaunt. Do you go to a church? Und gehen Sie in eine Gemeinde? Yeah, I go to a church. Ja, ich gehe in eine Gemeinde. Which one? In welche? It's called Seige. It's in the 10th district. Die heißt Seige im 10. Bezirk in Wien. That's very good. Und er hat gesagt, and sehr gut. Then they came and they prayed for Mary. Und dann kam jemand und sie haben für Mary gebetet. And this was the guy with the gift of healing and das war der Mann, der die Gabe des Heilens hatte. And a pastor, they were prayed for her. Und der Pastor, die haben für sie gebetet. They asked me to stand up and they said, "What's your problem?" Und sie haben mich gebeten, dass ich aufstehe und Sie haben gefragt, I said, I have an incurable welches Problem haben Sie? Und ich habe gesagt, ich habe eine unheilbare lung disease. Lungenkrankheit. And then they spoke together, und dann haben sie miteinander geredet. And they said, Jesus can heal anything. Und sie haben gesagt, Jesus kann alles heilen. I know, I know. Und ich weiß das. That's why I'm standing here. Deswegen stehe ich da. So the interesting thing was he prayed for me. Und das Interessante war, er hat für mich gebetet. And then he said, I want you to do something. Und dann hat er gesagt, ich möchte, dass Sie etwas tun. I want you to breathe in 7 times. Ich möchte, dass Sie 7-mal einatmen. I thought, und ich habe mir gedacht, this is just so cool. I can't stand it. This is like, das ist so, I said, so cool. It's just also amazing. Cool, also so wunderbar. Ich kann's, oh yeah, absolutely. I will do anything 7 times. Also ich mache alles 7-mal. I'll run around the room 7 times. Ich werde sogar 7-mal im Raum herumrennen. This is incredible. So I just breathed in. Also ich habe eingeatmet. 7 times. 7-mal. They said, how do you feel? I said, I don't know. Und sie haben gefragt, wie fühlen Sie sich? I don't know. I got to go to the doctor and get an X-ray first. I don't know. Ich weiß nicht. Ich muss zuerst zum Arzt gehen, zum Röntgen. Pretend I'm healed if I'm not. If I'm healed, I'm healed, you know. Ich werde nicht vortäuschen, dass ich geheilt bin, wenn ich es nicht bin. Und wenn ich geheilt bin, bin ich geheilt. Then afterwards, this lady came up to me. Und nachher kam dann eine Frau auf mich zu. And she introduced herself. She was one of the prayer attendants. Und sie hat sich vorgestellt und sie war eine von denen, die gebetet haben. And she said, I told her what had happened and I had a question for her. Und ich habe ihr erzählt, was passiert war und ich habe ihr eine Frage gestellt. I said, how many times do you think that Mr. What's his name? Filofer. How many times do you think he uses this term 7 times, you know? Ich habe sie gefragt, was glauben Sie, wie oft gebraucht dieser Herr Filofer dieses die Wörter 7-mal? She says, I've never heard him do that. Und sie hat gesagt, ich habe noch nie gehört, dass er das getan hat. Ask him, when was the last time he did that? Fragen Sie ihn, wann er das letzte Mal gemacht hat. We got a letter today. Und heute haben wir einen Brief bekommen. And the last time he said that to anybody, und das letzte Mal, dass er das zu irgendjemand gesagt hat, was 18 years ago. Das war vor 18 Jahren. So it was so exact. Das war so exakt. And I thought, wow, the God who hears in secret, und ich habe mir gedacht, der Gott, der im Verborgenen hört, rewards openly. Belohnt uns öffentlich. And the God that I'm praying to, und der Gott, zu dem ich im Verborgenen bete, can speak to this man, kann zu diesem Mann sprechen, in secret. Im Verborgenen. So I have great hope that God, I know, I just have this deep conviction and sense that God is so in control. Und ich habe große Hoffnung und diese tiefe Überzeugung, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Eric Unterholzer has this place he prays in the Alps in Reichenau. Eric Unterholzer hat so einen Ort in Reichenau in den Alpen, wo er betet. Because as he was hiking, he saw the snow there in the shape of a fish. Denn als er wandern ging, da hat er den Schnee gesehen und der Schnee war in Form eines Fisches. So it became his holy place. Und deswegen hat er sich das als seinen heiligen Ort so ausgesucht. He always goes there to pray. Und er fährt da immerhin zum Beten. He told me that the Lord told him, if we go there together, God will heal me on that spot. Und er hat zu mir gesagt, Gott hat zu ihm gesagt, wenn wir zusammen dorthin fahren und beten, dann wird Gott mich dort heilen. I love this. This is just so wonderful. Ich liebe das. Das ist so wunderbar. This is the kind of Christianity I love. Ich liebe diese Art von Christentum. God speaking to people. Gott spricht zu den Leuten. Me speaking to God, God speaking to people, and just ich spreche wonderful. Zu Gott und Gott spricht zu den Leuten. So, speaking to God in secret. Im Verborgenen mit Gott sprechen. Each of us, we just need to have this in our lives. Wir alle, wir brauchen das in unserem Leben. Where we just go alone. Dass wir allein zu Gott gehen. Get before my Father in heaven. Zu unserem Vater im Himmel. I like what it says here. Do not pray. Do not babble like the pagans. Ich finde das so schön, was hier steht. Plappert nicht wie die von den Nationen. For they think they will be heard because of their many words. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Isn't it great that God doesn't want us to talk a lot? Ist es nicht großartig, dass Gott nicht will, dass wir sehr viel reden? Just a few words. Einfach nur ein paar Worte. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. I built a doghouse yesterday for my dog. Ich habe gestern eine Hundehütte gebaut für meinen Hund. It's more like a hotel. Es ist eher wie ein Hotel. And it's on my terrace. And, und das steht auf unserer Terrasse. As I was building this thing, I thought, I wonder what the chances are of him thinking that I'm building this. Und ich habe mich gefragt, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass er denkt, dass ich das für ihn baue. He doesn't have no idea. Er hat überhaupt like, keine Ahnung. I am doing something for him that he has absolutely no idea that I'm doing. Ich mache etwas für ihn und der Hund hat überhaupt keine Ahnung davon, dass ich das für ihn mache. And I'm making this incredible doghouse that has a door and it's unbelievable. It's und just wonderful. Ich mache da diese unglaubliche Hundehütte mit einer Tür. It's got a split level. Und es gibt da zwei it's Ebenen. It's got a balcony. Einen Balkon. The roof hangs over so that the snow doesn't go in the door. Und das Dach hängt, also ist weiter als die Wände, damit kein Schnee reinkommt und auch eine Tür then nach außen. Have an inside curtain. Und innen wird ein Vorhang sein. It's got double insulated carpet on the bottom. Und einen zweifach isolierten Teppich unten. Like I know what he needs before he asks, you know. Also ich weiß, was er braucht, bevor er mich noch bittet. And you know, he just went right in and I can't get him out now. Und er ist direkt hineinspaziert und jetzt kriege ich ihn nicht mehr heraus. Cody, come on out. Come und ich habe gesagt, Cody, komm raus. Hey, come on out. So I have to wind up one of his toys, you know. Und jetzt muss ich immer ein Spielzeug von ihm aufziehen, so he'll come out. Dass er rauskommt. Okay. Verse 9. Vers 9. Thus then is how you I can't read this. This then is how you should pray. Betet ihr nun so. Our Father in heaven. Unser Vater, der du bist in den Hallowed be your name. Geheiligt werde dein Name. And that word hallow is like to be praised. Und dieses Wort geheiligt, das bedeutet gepriesen. So when we pray, this is the absolute foundation of our prayer life. Wenn wir beten, dann ist das die absolute Basis für unser Gebetsleben. Our Father in heaven. Unser Vater im Himmel. Praise your name. Gepriesen sei dein Name. And that gives us such a perspective. Und das gibt uns so eine Perspektive. I'm in my little room. Ich bin in meinem kleinen I'm Kämmerchen. I'm in my car. Oder in meinem Auto. I'm in my secret place. Ich bin an meinem geheimen Ort. And when I hear that door close, und wenn ich höre, wie die Tür zufällt, it should just usher me in to this incredible reality. Dann sollte mir das diese unglaubliche Realität that my Father is about to listen to every single word I'm going to say. Dass mein Vater jedem einzelnen Wort zuhört, das ich sagen werde. And I always listen for the door to close. Und ich höre immer auf diesen Klang der Tür, die zufällt. Because it's my signal. Denn das ist mein Signal. That now I'm in secret. Jetzt bin ich im Verborgenen. And whether it's a bathroom door. Und ob das jetzt or a closet door. Tür ist oder vom kleinen Zimmer. Or a car door, whatever it oder is. Oder die Autotür, egal was. When I hear the click. Wenn ich dieses Klicken höre, it dieses just Zufallen, ushers in this presence. Dann spüre ich diese Gegenwart. And I think, wow, I am now the object of God's focus. Und ich denke mir, ich stehe jetzt im Brennpunkt der Aufmerksamkeit Gottes. And I believe it's 2 Chronicles 16:9. Ich glaube, das steht in den 2. Chroniken 16:9. The eyes of the Lord go across the earth. Die Augen des Herrn schweifen über die ganze Erde. Looking for someone to strengthen. Und er sucht nach jemandem, den er stärken and when my kann. Door clicks and God is focused on me, und wenn meine Tür zufällt und Gottes Aufmerksamkeit and I can, auf mich gerichtet I can slip ist, to my knees, dann kann ich auf die Knie fallen. It just makes such a difference to get on your knees. Und das macht so einen großen Unterschied aus, wenn du dich hinkniest. Even if it's just one knee. Selbst wenn es nur auf einem Knie ist. They said that George Washington was often seen by his soldiers on his knees in the snow. Es heißt, dass George Washington er hat sich oft hingekniet im Schnee und das haben seine Soldaten gesehen. And the chances of the American Revolution being a success was so small. Und die Chance, dass die amerikanische Revolution erfolgreich sein würde, die waren minimal. And yet God was with them. Und trotzdem war Gott mit ihnen. And God hears us. Und Gott hört uns. Our Father in heaven. Unser Vater im Himmel. Our Father in heaven. Unser Vater im Himmel. Our Father in heaven. Unser Vater wow. im Himmel. I'm in this room, you're in heaven. Ich bin in diesem Zimmer, du bist im Himmel. I'm praying to you right now. Ich bete jetzt zu dir. And nobody hears me. Und keiner hört mich. It's just me and you. Es ist nur zwischen dir und mir. Praise your name. Gepriesen werde dein Name. And it's interesting, I was reading Psalm 67 last night in my quiet time. Ich habe gestern Psalm 67 gelesen in meiner stillen Zeit. And I wrote a little note here. Und ich habe mir da eine kleine Notiz gemacht. That says praise precedes grace. Das heißt, der Lobpreis kommt vor der Gnade. If you look at verse 1 of Psalm 67, may God be gracious to us and bless us. Vers 2 im Psalm 67, Gott sei uns gnädig und segne uns. And make his face shine upon us. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns. That your ways may be known on earth. Dass man auf der Erde erkenne deinen Weg. Your salvation among the nations. Unter allen Nationen deine Hilfe. And here it is. May the peoples praise you, O God. Und jetzt kommt's. Es sollen dich preisen die Völker. May all the peoples praise you. Gott, es sollen dich preisen die Völker alle. May the nations be glad and sing for joy. Es sollen sich freuen und jubeln die Völkerschaften. For you rule the peoples justly and guide the nations on the earth. Denn du wirst die Völker richten in Geradheit. May the peoples praise you, O God. May all the peoples praise you. Es sollen dich preisen die Völker, Gott. Es sollen dich preisen die Völker alle. And look at the next verse. Schaut euch den nächsten Vers an. Then. Dann. After we praise him. Nachdem wir ihn preisen. The land will yield its harvest. Dann gibt die Erde ihren Ertrag. And God, our God, will bless us. Gott, unser Gott, wird uns segnen. God will bless us. Gott wird uns segnen. And all the ends of the earth will fear him. Und alle Enden der Erde werden ihn fürchten. Because he's blessing us. Weil er uns segnet. My wife and I, we get up in the morning and we try to sing a song together now. Meine Frau und ich, wenn wir in der Früh aufstehen, versuchen wir zusammen ein Lied zu singen. We get these songs from 30, 40 years ago. Diese Lieder von vor 30 und 40 Jahren. Do you remember the song, you know? Weißt du noch dieses Lied? I will sing unto the Lord as long. We just try to pull these really old ones up. Und wir versuchen uns an diese wirklich alten Lieder zu erinnern. Because in 1 Thessalonians chapter 5, denn im 1. Thessalonicher Kapitel 5, verse 16, 17 and 18, in den Versen 16 bis 18, it gives us three things that are the will of God. Das sind drei Dinge angeführt, die der Wille Gottes sind. For our lives. Für unser Leben. Rejoice evermore. Freue dich ohne Unterlass. Rejoice evermore. Pray without ceasing. Und bete ohne Unterlass. And in everything give thanks. Und gib Dank in allem. For this is the will of God concerning you in Christ Jesus. Denn das ist der Wille Gottes für euch in Jesus Christus. And really one of the greatest things that I can rejoice about. Und eines der größten Dinge, über die ich mich freuen kann, is the secret place. Ist dieser verborgene Ort. Psalm 91. Psalm 91. It's the secret place of the Most High. Geheime Ort des Allerhöchsten. The shadow of the Almighty. Der Schatten des Allmächtigen. When I go to sleep at night, wenn ich schlafen gehe, we put the little dog at the end of our bed, the foot of our bed. Da liegt unser kleiner Hund am Fuß unseres Bettes. And he can see out of the cage. Und er kann aus seinem Käfig rausschauen. And he gets a little restless until he sees me get into bed. Und er wird dann ein bisschen unruhig, bis er sieht, dass wir uns ins Bett legen. And he just focuses on me. Und er fixiert uns dann. Right through the cage. Direkt durch das Gitter. And he's just focused. Und er schaut ganz and then I look direkt at him, auf uns, auf we, mich. We say we love you, whatever we say to him, you know. Und dann schauen wir ihn an und sagen, wir haben dich lieb. And then, his eyes just close. Und dann fallen ihm die Augen zu. And within 5 seconds, he snores. Und nach 5 Minuten schnarcht er. He's so cool. He has this little snore. Like. Und er schnarcht so süß. And then I have this snore. Und dann schnarche ich. And then two of us are snoring. Und wir schnarchen dann and zu Mary zweit. Can't sleep. Und Mary kann nicht schlafen. So 6 in the morning, I get up and I take him out to go pee-pee. Und um 6 Uhr stehe ich auf und gehe mit ihm Gassi. And I say, pipi, pipi, und ich sage pipi. Ihm, mach Lulu. And he goes, pipi. Und das macht er. And then we come back in and we lay on the couch. Und dann kommen wir wieder zurück und wir legen uns auf die Couch. And then he licks my ears for 5 minutes and kisses me everywhere. Und dann schlägt er mir 5 Minuten die Ohren ab und and küsst mich überall. That's the time we really connect, me and the dog. Und das ist die Zeit, wo wir wirklich unsere Bindung festigen, ich und der Hund. He's on my chest and we just connect, me and him, with his bad breath. Und er liegt an meiner Brust und wir formen da eine Verbindung und er hat ein bisschen Mundgeruch, aber das ist egal. It's just me and him, we connect. Einfach nur er und ich. And then I just say, we are connecting right now, me and you. We are inseparable. Und wir sind unzertrennlich. And in like 5 minutes, he's asleep and I'm asleep. Und nach 5 Minuten schläft er und ich schlafe auch. He's on his back, I'm on my back. Und wir liegen beide auf dem Rücken. We wake up a couple hours later. Und dann nach ein paar Stunden wachen wir wieder auf. In the presence. In der Gegenwart. And I just thought, boy, God, is this like it with me and you? Und ich denke mir, Gott, ist das so zwischen dir und mir? Do you enjoy me being in your presence as much as this dog loves to be in my presence? Freust du dich so sehr, wenn ich in deiner Gegenwart bin, genauso wie der Hund gerne in meiner Gegenwart ist? Like we sang tonight, in your arms of love, I thought of the dog, you know? Wir haben heute gesungen, in deinem liebenden Arm, und dann habe ich an meinen Hund gedacht. When I drive my car, he sits on my shoulder, he's got his head right there near my ear, you know? Wenn ich mit dem Auto fahre, sitzt er auf meiner Schulter und er hat seinen Kopf in meinem Ohr. And he just loves to be held in my arms. Und er liebt es, wenn ich ihn in meinen Armen halte. And I thought, it's got to be like this with me and you. Und ich habe mir gedacht, das muss so sein. I know there's only one dog and there's billions of people. Ich weiß, es gibt nur einen Hund und es gibt Milliarden von Leuten, Menschen. But does God enjoy us enjoying his presence? Aber genießt es Gott, wenn wir seine Gegenwart genießen? So there's nothing greater to rejoice about. Es gibt nichts Großartigeres, worüber wir uns freuen können. If it was the only thing I rejoiced about. Wenn es das Einzige wäre, worüber ich mich freuen könnte. Rejoice ever more that there is a secret place. Juble immer da, dass es diesen geheimen Ort gibt. That you have with God. Den du hast mit Gott. And it's just you and God. Und da bist du nur ganz allein, du it's und Gott. It's just me and the dog. Da sind nur ich und der Hund. And I tell him all the time, it's just me and you, Cody. Just me and you. Und ich sage ihm immer, jetzt sind wir ganz allein, nur du und ich, Cody. We're just a team. Inseparable. Und wir sind ein Team, unzertrennlich. And it's awesome. I think one of the greatest joys is just to see the response. Ich glaube, eine der größten Freuden, die man erleben kann, ist, wenn man die Reaktion sieht. I completely underestimated it. Und ich habe das total unterschätzt. Just the response to the love that you give, the response back. Einfach die Reaktion auf die Liebe, die du gibst. I was at Obi the other day. He was on the other side of the parking lot. Ich war unlängst beim Obi und er war auf der anderen Seite auf dem Parkplatz. I said, Josh, let him go. Und ich habe gesagt, Josh, lass ihn aus. Cody, come here. Und ich habe gerufen, Cody, come here. He just ran across like a rabbit, like. Und er ist dahergekommen wie ein Hase. It was the coolest. I just thought, this is unbelievable. This thing loves me. Das war so cool und unglaublich, wie der mich lieb hat. We love each other, don't we? We just love gesagt, each other. Cody, wir lieben einander, nicht wahr? It's awesome. Das ist so wunderbar. And we love my wife too. Und ich liebe auch meine Frau. We surely have not forgotten her. Wir haben sie sicherlich nicht vergessen. Yeah. So anyway, the secret place. Dieser verborgene Ort. If I have nothing else to rejoice about, then let's just rejoice about the secret place. Wenn ich nichts hätte, worüber ich mich freuen könnte, dann könnte ich noch immer über diesen geheimen Ort jubeln. When I was in Finland one time, it was really early in the morning. Als ich einmal in Finnland war, das war ganz früh am Morgen. I was so tired. Und ich war so müde. We had a prayer meeting at 7. Wir hatten ein Gebetstreffen 7. At 8 o'clock it ended. Und 8 war das aus. I walked by this room. Und ich bin da bei einem Raum vorbeigegangen. Like 40 people sitting in the room. Und da saßen 40 Leute. I said, what's going on in there? Und ich habe gefragt, was ist da drinnen los? Oh, that's Bible College. Ah, das ist die Bibelschule. I said, great, who's teaching? Und ich habe gefragt, wer lehrt gerade? You. Du. Me? Ich. When? Wann? In 1 minute. In einer Minute. I said, is there a bathroom around here? Und ich habe gefragt, gibt's da irgendwo ein WC? Right there. Da drüben. Click. On my knees. Die Tür geht zu. Lord, ich falle auf die Knie. Who is adequate for this? Wer ist dafür geeignet? Nobody. Niemand. I am empty. Ich bin leer. I am weak. Ich bin schwach. But you are strong. Aber du bist stark. Fill me, I'm ready. Erfülle mich, ich Open bin my mouth bereit. To speak boldly. Mach meinen Mund auf, damit ich mutig von dir spreche. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. God in the pulpit had no idea what I was going to say. Hab mich hinter die Kanzel gestellt. Ich hatte keine Ahnung, was ich sagen würde. Lord, bless würde. These words. Und ich habe gesagt, Herr, segne diese that Worte. That we may be vessels of honor. Damit wir Gefäße zur Ehre werden. In Jesus name. In Jesu Namen. Okay, I'm going to speak on vessels of honor. Okay, ich werde sprechen über Gefäße der Ehre. It was incredible. It went out for like an hour. Und das war unglaublich. Ich habe gepredigt für eine Stunde. It's so unbelievable. What we do in secret is rewarded openly. Es ist so unglaublich, das, was wir im Verborgenen tun, wird öffentlich vergolten. So let's rejoice evermore. Freuen wir uns immer da. Pray without ceasing. Beten wir ohne Unterlass. Talk to my Father in heaven. Und sprich zu deinem Vater and im Himmel. In everything give thanks. Und in allem gib Dank. For this is the will of God in everything. Denn das ist der Wille Gottes. Dank geben in allem. Father, thank you for this tribulation. Vater, danke für diese It's Drangsal. Working for the good. Thank you. Sie dient zum thank Guten. You. Danke, thank you. Danke, danke. Thank you. I rejoice evermore. Ich freue mich und juble. I have access to you. Ich habe Zugang zu dir. And you are rewarding me openly. Und du belohnst mich öffentlich. Thank you, thank you, thank you. Danke, thank danke, you. Danke, danke. My Father in heaven, I praise you. Mein Vater im Himmel, ich preise dich. It's awesome. Das ist wunderbar. So, learn to enjoy those verses. They're so, they should be such a part of our life. Lernen wir uns an diesen Versen zu erfreuen, denn sie sollten wirklich ein Teil unseres Lebens sein. Okay, Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir that heute we have Abend, a secret place together. Dass wir zusammen diesen verborgenen Ort away haben. Away from the world. Weg von der Welt. And we are here together in your presence. Und wir sind hier in deiner Gegenwart. And we praise you and thank you. Und wir preisen dich und wir danken dir. For being our Father. Dass du unser Vater bist. And that we can be your children. Und dass wir deine Kinder sein dürfen. Bless these thoughts to our hearts. Segne diese Gedanken in unserem Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.